Was muss jemand tun, der dem Nächsten am Leben des Leibes oder der Seele geschadet hat? Wer dem Nächsten am Leben des Leibes oder der Seele geschadet hat, für den genügt es nicht nur zu beichten, sondern er muss auch das angerichtete Übel wieder gut machen. Durch das Ersetzen des dem Nächsten verursachten Schadens, durch Widerruf der gelehrten Irrtümer und durch das Geben eines guten Beispiels. Das Leben des Nächsten kann er natürlich nicht ersetzen, aber gut, wenn er dafür bestraft wird, gerechterweise, dann muss er auch diese entsprechende Busse annehmen, was schon die Katholiken, Christen immer gemacht haben, sie viele gerettet, indem sie zum Tode verurteilt worden sind und sich deshalb bekehrt haben und eines guten Todes gestorben sind. Schlechtes, auch wenn es dem Bergoglio nicht schmeckt, aber das ist ein Problem. Nicht unseres.